Das sind unsere Themen. Badetoter im Heilsee, Musikmeile ein voller Erfolg und HSG Nienburg gewinnt letztes Saisonspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Zu einem tödlichen Badeunfall kam es gestern Nachmittag am Heilsee zwischen Husum und Rehburg. Ein 19-jähriger Mann aus Rumänien war mit einer Gruppe von Gastarbeitern an dem unbeaufsichtigten See, als er sich entfernte und auf einer Sandbank knapp 40 Meter in den See ging. Dort wurde das Wasser dann plötzlich tiefer, woraufhin der Nichtschwimmer versank. Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr, die DLRG sowie Kräfte von Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Eine halbe Stunde später konnte von Tauchern nur noch der Tod des gefundenen Mannes festgestellt werden. In diesem Zusammenhang weisen DLRG und Feuerwehr auf die nicht zu unterschätzenden Gefahren an unbeaufsichtigten Gewässern hin. Nichtschwimmer sollten solche Gewässer generell meiden. Am Samstag fand in Nienburg die Musikmeile statt. Die Schüler und Lehrer der Musikschule zeigten auf 20 verschiedenen Konzerten ihr Können. Diese fanden von den Wallanlagen bis zum Quadfastlamhaus im Freien statt. Das ist etwas ganz Besonderes, weiß Musikschulleiter Jörg Bentin. Nun ja, es ist heute hier draußen eine ganz andere Szenerie als sozusagen der feine, ordentliche Giebelsaal, zum Beispiel im Gymnasium der Albert-Schweitzer-Schule. Es ist draußen im Freien, die Leute kommen in einer kurzen Hose, in Turnschuhen und Sandaletten. Also die Atmosphäre ist schon gänzlich anders als sonst, wie wir es gewohnt sind. Bis zum 15. Oktober können sich junge Musiker zwischen 15 und 30 Jahren beim Plattsounds Band Contest bewerben. Bereits zum 6. Mal ist der Plattdeutsche Bandwettbewerb in diesem Jahr niedersachsenweit ausgelobt. Bei Plattensounds ginge es in erster Linie um den Spaß am Experimentieren mit Musik, Texten und der plattdeutschen Sprache, so Nienburgs Landrat Detlef Kohlmeier. Die Bewerber müssen einen selbstgeschriebenen Song als Audio- und Textdatei auf der Homepage von Plattsounds einreichen. Alle Musikrichtungen sind willkommen. Und wir kommen noch zum Sport. Die HSG Nienburg hat sein letztes Spiel in der diesjährigen Handball-Oberliga gewonnen. Das Team von Trainer Dirk Pauling konnte sich am Freitag mit 32:29 gegen den Lehrter SV durchsetzen. Am Ende heißt es Tabellenplatz 5 für die Nienburger. Im letzten Jahr hat die HSG nach dem Gewinn der Oberliga auf den Aufstieg verzichtet. Mannschaft, Trainer und Verantwortliche wollten lieber guten und erfolgreichen Oberliga-Handball spielen, als in der dritten Liga gegen den Abstieg zu spielen. Dies ist in diesem Jahr gelungen und soll auch nächstes Jahr so sein. Den Auftakt zur Saison 2016-2017 machen die Nienburger am 26. August beim Derby gegen die Nachbarn der HSG Schaumburg-Nord. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.